Podcast zum Video, live und ungeschnitten. Gastgeber ist Oliver Gassner. Und diesmal habe ich den Patrick Breitenbach hier und wir wollen mal über was ganz Wichtiges reden, nämlich über Facebook und warum Patrick sich aus Facebook zurückzieht und doch nicht zurückzieht. Hallo Patrick, wer bist du und was machst du? Ich bin Patrick Breitenbach. Das ist sozusagen mal die Frage, wer ich bin. Was ich mache, ist, glaube ich, ein bisschen komplexer zu erklären, aber ich mache sehr, sehr viel und sehr, sehr viel Verschiedenes. Unter anderem bin ich zum einen Freiberufler, berate Unternehmen, Organisationen, halte Vorträge und auf der anderen Seite bin ich Dozent an der Karlshochschule, wobei momentan mein Dozentendasein pausiert, also ich habe gerade aktuell gar keine Kurse. Und ja, bin schon seit vielen, vielen Jahren Blogger, Podcaster, auf dich gestoßen sind vielleicht viele der Älteren unter uns beim Werbeblogger.de. Ne? Das ist lange her, aber da bin ich damals auf dich gestoßen und da warst du ja fast noch ein Kind. Also. Ja, aber ich konnte schon schreiben. Also für die schon länger dabei sind. Und deine Themen so im Schwerpunkt Social Media, habe ich das richtig verstanden? Also ich habe es mal irgendwie an so einem Barcamp, Medien, Menschen, Marken, ist glaube ich so das, was so meine Themengebiete sind und das vielleicht sogar miteinander verknüpft teilweise. Gut, schön. Ja, und mir ist eben aufgefallen, also einerseits du warst es und noch jemand anders, der aber auch nicht bei Google Plus ist und heute auch keine Zeit hat, hatten gepostet, so diese Facebookerei, die lasse ich jetzt. Mit verschiedenen Ansätzen. Also der andere, Martin, ein Autorenfreund von mir, ich sage jetzt mal den Nachnamen nicht, weil er es vielleicht auch nicht will, ich habe ihn nicht gefragt, hat gesagt, naja, also die Zeiten sind gerade eher so, dass man ein bisschen mehr nachdenken muss und Nachdenken falle ihm doch offline beziehungsweise zumindest außerhalb von Facebook deutlich leichter. Du hast es ein bisschen anders formuliert. Ich gucke jetzt gerade mal wie, beziehungsweise ich mache jetzt keine Bildschirmeinblendung, aber also du hast gesagt, du ziehst dich aus Facebook zurück und und sagst ein paar Sachen, die uns alle sehr freuen, nämlich ich werde Menschen treffen, ich werde podcasten und ich werde lesen. Also ich gehöre natürlich auch zu den Fans vom Soziopod. Ich weiß nicht, ob du noch mehr machst als den Soziopod. Und wenn es jetzt mehr Soziopods gibt, wenn du weniger Facebookst, dann sind wir, glaube ich, alle nicht böse. Du wirst Vorträge halten, Mails schreiben, chatten, bloggen ist auch gut. Du wirst streiten, reflektieren und leben, aber eben erstmal nicht mehr auf Facebook. Dann sagst du, dass du eben Facebook weiter benutzen werden musst aus beruflichen Gründen, also Chat und Pages und so weiter und so fort. Aber sozusagen das Klima bei Facebook, dass dir das gerade nicht so behagt, Übertaktung und so die Aggression, die sich hoch schaukelt. Ich glaube, das ist so. Ich glaube, den Rest würde ich dann auch lieber dir im Zweifelsfall zum Ausführen überlassen. Aber so, das ist so die Dinge. Und dann das Summary. Ja. Und habe ich gesagt, hast du Lust, mal drüber zu reden, weil das ist ja alles so eine Frage. Ne? Also ist jetzt Facebook, Klammer auf, Social Media, Klammer zu, ist das jetzt alles gut? Oder also momentan ist ja gerade wieder so eine Stimmung, dass alle sagen, ja, das mit den Flüchtlingen ist schon schlimm genug, aber das, was auf Facebook passiert, das ist noch viel schlimmer. Also ich finde es noch viel schlimmer, wenn jemand einen Brandsatz schmeißt. Also jetzt höre ich dir mal zu. Ja, du hast ja schon die einzelnen Gründen so zumindest angedeutet. Und ich kann mich da dem Kollegen, der da auch diesen Austritt gewagt hat, auch nur anschließen. Also das ist auch definitiv etwas, was ich bei mir beobachtet habe, dass sich sozusagen mein Facebook-Verhalten, und es hat einfach damit zu tun, dass ich sehr viel und sehr gerne diskutiere mit Menschen. Und ich habe irgendwie irgendwann mal Facebook sozusagen als Diskussionsplattform eigentlich auch kennen und schätzen gelernt. Also ich war auch zeitlang sehr intensiv auf Twitter beispielsweise unterwegs, aber das war für mich immer ein Medium, wo man ganz schlecht diskutieren kann. Ich bin eher ein Typ, der gerne ausführlich mit Menschen diskutiert. Und aufgrund der Masse an Menschen, die Facebook einfach mit sich bringt, ist das eine ideale Plattform, um mit sehr vielen Menschen sehr intensiv ins Gespräch zu kommen. Das hat auch wunderbar funktioniert, so ein paar Jahre, würde ich mal sagen. Und in der Tat, je mehr Menschen hinzukommen, je mehr unterschiedliche Menschen hinzukommen, desto schwieriger wurde es, differenzierte, vernünftige, was auch immer, Diskussionen zu führen. Und das hatte so, da sind so mehrere Schichten drin an Problemen, die ich da sehe. Also zum einen sehe ich Facebook tatsächlich als Plattform an sich relativ problematisch, wenn es darum geht, irgendwelche Erkenntnisse zu gewinnen oder vernünftige Diskussionen zu führen. Ich glaube, diese Plattform führt nicht in diese Richtung, allein von den Mechaniken her. Ich glaube, da können wir vielleicht nachher gleich noch ein bisschen tiefer reingehen, wo du da die Probleme siehst. Genau. Und was eben dazu führt, ist, Facebook hat zumindest, ich kann ja immer nur von mir sprechen, also ich will jetzt auch nicht so in diese Rolle des großen Ermahners und am besten noch ins Horn von Manfred Spitzer. Ich wollte gerade sagen, du willst jetzt nicht den Facebook-Spitzer machen, das war gerade meine Assoziation. Das liegt nicht in meinem Sinne, weil jeder soll das tun, was er für richtig hält. Aber ich persönlich habe einfach bei mir festgestellt, dass sich mein Verhalten und mein Denken durch Facebook verändert hat. Also und dann wohl nicht zum Positiven, wenn ich das dann so... Nicht zum Positiven, wirklich an den Punkt zu kommen, wo ich gemerkt habe, das macht jetzt so keinen Sinn mehr. Also so kann ich das nicht weitermachen. Das bringt mir nichts, das bringt aber auch Menschen sonst nichts da draußen. Also ich muss da irgendwas verändern. Also der Punkt 1 ist, dass Facebook tatsächlich sowas dich einsaugt oder mich in dem Fall eingesaugt hat. Kannst du das noch ein bisschen genauer beschreiben, wie, weil du sagst, ja, das bringt so nichts oder bringt mir nichts, bringt anderen nichts, inwiefern? Naja, dass es jetzt anderen nichts bringt, würde ich jetzt auch fast nicht sagen, weil viele haben ja sozusagen nach diesem, meinen angekündigten Weggang, waren ja auch recht traurig, dass ich jetzt keine Stimme mehr auf Facebook bin und da offenbar Menschen dann schon ab und zu zum Nachdenken angeregt habe oder inspiriert habe und so. Das kann ich auch alles verstehen. Aber ich fand es dann auch faszinierend zu sehen, das war so fast so gleichgesetzt mit, der ist ja jetzt weg. Und das war für mich auch so ein Symbol irgendwie, dass Facebook mittlerweile tatsächlich gleichgesetzt wird mit dem Internet und gleichgesetzt wird mit menschlichen Beziehungen. Mhm. Das heißt, wenn man nicht mehr auf Facebook ist, ist man weg aus der Welt. Das fand ich schon sehr verblüffend und zum Teil dann auch erschreckend. Und zeigt mir einfach, welche Dominanz diese Plattform bei vielen Menschen immer noch in den Köpfen hat. Und dieses Einsaugen, dadurch, dass Facebook ganz viele Belohnungsfunktionalitäten in sich hat, also Feedback-System, diese Likes, diese Comments, diese Notifications, das ist, wenn du natürlich dann intensiv diskutierst und ich dann eher ein Typ bin, der sich auch in andere Diskussionen dann mal einmischt und einklingt, weil ich denke, das muss ich jetzt irgendwie tun, das ist mir wichtig, dann nimmt natürlich aber auch immer das Feedback zu. Also dann kriegst du mehr Likes, dann kriegst du mehr Comments und je mehr das stattfindet, desto mehr wirst du wieder reingezogen, um da weiterzumachen, um da wieder Zeit rein zu investieren. Und dann ploppt dieses auf und dann ploppt jenes auf. Und dann komme ich irgendwann an den Punkt, wo ich persönlich offenbar sonst keinen Ausweg habe oder keine Selbstdisziplin habe, zu sagen, da antworte ich jetzt mal nicht drauf oder reagiere mal nicht drauf. Oder mach die Seite gar nicht auf. Selbst das ist sehr schwierig, weil wenn du gleichzeitig natürlich die App hast und die dich anpusht und pinkt, bist du immer am Gucken. Könnte man ja deinstallieren. Das ist ja letztendlich auch das, was ich jetzt getan habe. Ja, aber wesentlich radikaler, weil ich weiß, wenn ich einmal am Tag aufmache, werde ich schon wieder reingezogen, weil dann sich so viel angesammelt hat, dass ich dann abarbeiten möchte. Also, mir ist auch was Ähnliches aufgefallen, wenn ich sehr beschäftigt bin oder auf Reisen bin. Ja? Normal kriegt man ja immer so eine gewisse Menge an Mail. Ja? Also an relevanter persönlicher Mail, sage ich jetzt mal. Jetzt nicht irgendwie Newsletter und sowas, bleibt alles gleich oder irgendwelche Pings aus Netzwerken. Aber mir ist dann aufgefallen, wenn ich mal ein paar Tage selber keine Mails initiiere, dann kommt natürlich auch wesentlich weniger. Und natürlich ist es auch so, wenn man jetzt irgendwie auf Facebook rumhängt und je mehr man natürlich macht, desto mehr Feedback kommt. Und dann ist es in der Tat so, dass man dann so in diese Schleife reingerät, die du da beschreibst. Verstehe ich das jetzt richtig? Also ich glaube, bei Martin war es eher so, dass ihn und bei einigen anderen auch kommt so diese Diskussion auf. Also einer hat wieder geschrieben, ja, ich habe jetzt gerade mal wieder ein paar Leute entfreundet, weil die mir einfach zu rechts waren, ja, zu konservativ waren, zu anti was auch immer waren. Das war jetzt bei dir eher nicht so der Fall, oder? Oder war das jetzt auch, war es jetzt auch der Gegenwind, wenn man dann was sagt? Doch auch, wobei ich jetzt das Gegenwind gar nicht so scheue, aber tatsächlich ist auch das ein Teil der Begründung. Also sprich, ich habe irgendwie so das Gefühl, spätestens jetzt, eigentlich schon zu Beginn, sage ich mal, der sogenannten Flüchtlingskrise, hat das Klima erheblich gelitten. Und zwar nicht, ich meine dann noch niemals die hetzenden Vollidioten, die wirklich menschenverachtende Dinge dort tun. Das tangiert mich ehrlich gesagt nur peripher, weil ich die eher so ein bisschen zwar als nicht ganz ungefährlich, aber meistens sind es Schreihälse, die auch in den seltensten Fällen dann wirklich Täter werden. Aber man sollte das natürlich nicht unterschätzen. Also diese Schreihälse sind ganz, ganz wichtig für spätere Täter. Entweder werden sie selber Täter oder sie befeuern und feuern Täter an, die vermutlich eher stiller sind und dann sich ermutigt fühlen, da was zu tun. Aber das hat mich jetzt gar nicht so tangiert, sondern ich glaube, es ging dann eher, als es so in diesen Kern der meines Netzwerks ging. Also wo ich dann beobachtet habe, wie Leute, die sich eigentlich viele Jahre kennen und schätzen, plötzlich auch zum Teil anhand von Kleinigkeiten sich einfach dort öffentlich auch zerfleischen. Und dass insgesamt so eine Emotionalisierungswelle stattfindet, die sozusagen nur noch Emotionen in den Vordergrund stellt und die eine vernünftige Auseinandersetzung, wo man wirklich mal versucht, sich hinzusetzen gemeinsam und über Probleme, Ängste, was auch immer zu sprechen, das war de facto einfach nicht möglich, nicht über dieses Tool. Weil ich glaube, die Dynamik ist halt einfach so gegeben, dass es Kommunikation extrem verdichtet auf dieser Plattform und Emotionen extrem wichtige Rolle spielen. Und sobald du da irgendwas sagst, was den anderen emotional anpiekst, geht es halt los. Und dann bilden sich aber auch schnell Scharen und Grüppchen und dann geht es gegeneinander. Also dieses Klima, was ich da beobachte, war sicherlich auch ein Grund. Ich habe es auch zum Teil bei mir in Kommentaren, wobei das alles noch extrem harmlos ist, sondern musst dir das vorstellen, auch das ist so eine Dynamik, die sich steigert. Also wie so der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Also auch da habe ich dann plötzlich gemerkt, dass die Leute irgendwie so ein Bild von mir haben, so von wegen, ich will jetzt irgendwie allen sagen, was sie zu tun oder zu lassen haben. Und das war jetzt wirklich nicht in meiner Absicht, sondern ich will einfach nur Denkanstöße geben und auch mal andere Perspektiven aufzeigen. Aber ich will sicherlich nicht Leuten vorschreiben, was sie zu denken, zu sagen und zu tun haben. Und wenn ich dann in so eine Rolle dann auch noch reinkomme, weil es oftmals dann einfach Menschen sind über die Netzwerke anderer, die das irgendwo gelesen haben, die mich aber 0,0 kennen und da extrem viel reinprojizieren, dann kommt man einfach an einen Punkt, wo man sagen muss, dann macht Diskussion einfach keinen Sinn, weil dann geht es nur noch darum, die Meinungshoheit, sein Ding irgendwie zu platzieren. Aber das hat mit Gespräch und Zuhören und aufeinander eingehen jetzt so gar nichts mehr zu tun. Und ich glaube, diese Dynamik ist, ich würde mal sagen, frühestens so seit Aufkommen von Pegida, dann wieder gesteigert. Dann war, also wir sind ja jetzt quasi von einer Megakrise zur nächsten. Wir hatten ja noch Griechenland, da war ja auch noch mal irgendwas, da fing es ja auch schon an, sich so zu eskalieren. Wir hatten, das ganze Jahr war ja eigentlich beschissen. Also 2015 ist gestartet mit Charlie Hebdo, so ist es angefangen und so hört das Jahr vermutlich auch auf. Und so war auch das emotionale Setting auf Facebook. Und das hat man schon gemerkt und man merkt es halt immer noch. Und dass man eben mit Kleinigkeiten, mit kleinen Aussagen Leute zu Weißglut bereits treiben kann und zu Entfreundungen und Pipapo führt und viele Missverständnisse und diese Sachen. Das ist so das eine. Und das andere ist tatsächlich auch, das war ja auch angedeutet, Einfluss auf Denken. Durch diesen emotionalen Druck, diese Schnelligkeit, dieses da mal schnell einen Kommentar, da mal schnell einen, dann passiert es, dass das Denken tatsächlich bei mir auch fragmentiert wurde. Also ich konnte nicht mehr in Ruhe über gewisse Dinge nachdenken, was ja eigentlich etwas war, was ich bisher, wo man mich scheinbar für schätzt, so ein bisschen zu gucken, differenzieren, mal ein bisschen tiefer zu gehen. Und das ist dann irgendwann nicht mehr möglich, weil du nur noch am Reagieren und Fragmentieren und emotional zugange bist, so dass das, dass die Vernunft immer weniger Platz erhält und die Emotionen einen wesentlich starken Platz. Wobei ich nicht sage, vielleicht können wir auch noch mal was überlegen. Und zwar überlege ich, wenn man sagt, Facebook ist als Diskursmedium oder als Diskussionsmedium nicht geeignet. Dann ist natürlich auch die Frage, also du hast jetzt auch den Begriff Gespräch gebracht und das ist für mich auch immer so ein zentraler Begriff. Also ich sage dann auch oft bei Social Media, auch gegenüber von Kunden, ich sage, wir reden hier nicht von Publishing oder sonst was, sondern wir reden von digitalen Gesprächen, ja, von Dialogen, die man anstößt. Und dann muss man natürlich immer schauen, welche Kanäle sind für Dialoge geeignet und welche nicht. Also ich habe auch schon versucht, auf Twitter irgendwelche Dialoge zu führen. Und dann kommt natürlich immer nach 140 Zeichen kommt wieder irgendeiner mit irgendwas, was man natürlich in die letzten 140 Zeichen nicht reingekriegt hat. Ne? Also, aber es ging auch schon. Und manchmal habe ich dann gesagt, also jetzt müssen wir, entweder muss ich mich jetzt anrufen oder wir müssen es auf Facebook schieben oder wenn du öffentlich weiter diskutieren willst oder auf Google Plus. Aber in diesen 140 Zeichen-Dingen, wenn dann einer immer wieder dasselbe fragt, obwohl du es dreimal gesagt hast und so weiter. Also das ist das eine. Aber die Frage ist ja auch, was ist eigentlich das Ziel von Gespräch? Ja, ist das Ziel von Gespräch, das hast du jetzt gerade auch angedeutet, ist jetzt das Ziel von Gespräch, dass der eine den anderen, oder von Diskussion von mir aus, dass der eine den anderen überzeugt? Oder ist das Ziel von Gespräch, dass der eine am Schluss den anderen verstanden hat oder dem zumindest, also du als Konstruktivist, müsst man sagen, dass unsere beiden Konstruktionen der Wirklichkeit sich aneinander angenähert haben, ja, etwas mehr Deckung haben als vorher. Bei mir ist irgendwie ganz komisch. Also entweder, also ich meine, es ist ohnehin so, dass seit ich eigentlich Facebook benutze oder irgendwann habe ich dann auch damit angefangen, schon durchscheinen zu lassen, was so meine politischen Ansätze sind, ne? Und welche Politiker ich schätze und welche nicht und welche Politik oder Denkweise ich schätze und welche nicht. Und ich habe jetzt auch im Zuge sozusagen 2015, ja, bin ich eigentlich auch immer schärfer geworden in dem, was ich da mal so poste und denke manchmal, kriege ich eigentlich gar keinen mehr provoziert. Also ich habe den Eindruck, dass viele sagen eben, ja, dauernd kommen irgendwelche ihrer Kontakte, also meistens in der Tat eher Kontakte von Kontakten, die dann irgendwie reingrätschen. Aber meine eigentlichen Kontakte, also weder posten die irgendwas, wo ich was gegen sagen könnte oder müsste, noch kommentieren die in irgendeiner Art. Und es ist mir fast schon langweilig, ja, weil ich poste irgendwas. Einmal bin ich wirklich nachts um 4:30 aufgewacht und plötzlich fing ein Text an, in meinem Kopf zu schwirren. Ne? Der heißt ganz im Blog nach, wenn der Oliver Gassner besorgte Bürger googelt, solltest du den finden. Also so eine Rede an die besorgten Bürger, wo ich sage, ja, ihr solltet euch in der Tat Sorgen machen. Ja, darum, dass wir irgendwohin Waffen verkaufen, in der Tat Sorgen machen, dass wir irgendwelche Länder ausbeuten und ihr solltet euch um die Leute Sorgen machen, die kommen und dafür sorgen, dass die integriert. Ich weiß nicht, ob ich den Text jetzt so drin hatte, aber ja, also ich habe dann das so ein bisschen gedreht. Ja. Und es gab dann so zwei Nicker, dass zwei Leute gesagt haben, hey, ja, cooler Text. Aber, also alle, die sich hätten davon provoziert fühlen können, die haben irgendwie die Klappe gehalten. Also entweder, wenn ich mich selbst loben müsste, weil der Text so gut war oder weil sie es gar nicht mitgekriegt haben oder ich weiß es nicht. Vielleicht müsste ich das bei politisch inkorrekt als Kommentar posten, damit was passiert. Aber ehrlich gesagt, so weit wollte ich jetzt auch nicht gehen. Ich habe einen so einen Fascho-Blog und nur einen Post, da diskutiere ich gelegentlich mit, da probiere ich gerade verschiedene Strategien aus. Also so eine Art Eu-Trolling, ja, also gut trollen, können wir vielleicht auch noch drüber reden, ob das eine Strategie ist, wo man wieder mehr Spaß hat. Ich habe das Problem, ich sehe die Leute gar nicht, ja, und ehrlich gesagt, wenn dann ein Kontakt von einem Kontakt irgendeinen Scheiß schreibt, dann lösche ich den einfach weg und sage, komm, verzieh die, oder er kriegt eine Antwort, wo ihm dann einfach klar ist, dass er ja nicht willkommen ist, ja. Ist vielleicht noch die Schule von Social Culture German im Usenet, ne, wo dann auch gelegentlich die Faschos kamen und erklärt haben, dass es gar keinen Auschwitz gab und so weiter. Also das Problem habe ich schon mal nicht. Ich sehe es eher als Problem, dass ich irgendwas Provokantes schreibe und dann kommt nichts. Oder was ich manchmal auch mache, das habe ich jetzt irgendwie vor ein paar Tagen, das habe ich am Dienstag gemacht, bevor ich irgendwie weg bin, und ich glaube nicht, dass sich da wirklich eine Diskussion entzündet hat. Da habe ich einfach mal so versucht, den Bogen zu schlagen vom Irakkrieg bis, also oder zweiten Irakkrieg, wenn wir jetzt genau sein wollen, bis zum oder zweiten US-Irakkrieg, so bis sozusagen Paris war schon passiert, aber ja, genau, also bis Paris, sage ich jetzt mal, ne? Wo ich einfach mal skizziert habe. Es war ja damals so, da haben die Leute gesagt, na, wenn du jetzt da im Irak Krieg machst, das destabilisiert die komplette Region. Ja, und wenn man das jetzt, also ich habe das dann in der Diskussion auch mal jemand gesagt, der sagt dann, nee, das hat damals keiner gewusst. Ja, und da sage ich, natürlich hat keiner gewusst, dass eine Flüchtlingswelle kommt. Das hat aber jeder sich an zweieinhalb Fingern abrechnen können, dass die vielleicht in Europa Anschläge machen. Ja? Da ging es ja damals darum, dass der diese Scud-Raketen oder nicht Scud oder irgendwas, irgendwelche Raketen hat, mit denen er theoretisch Giftgas nach Europa schießen kann, das es ja dann gar nicht gab und so. Ja? Aber man hat auch, also alle Analysen, wenn man sich das angeguckt hat, haben gesagt, das destabilisiert die Region. Was da passiert im Irak oder im Iran oder sonst wo, das weiß man überhaupt nicht. Und dann hat es destabilisiert und dann sagt man, ups, das konnte doch keiner wissen. Ja, also das. Und gestern Abend war ich auf einer Veranstaltung, wo der Horst Köhler, also unser ehemaliger Bundespräsident, eine Rede gehalten hat darüber, wie es eigentlich gelingen könnte, eine Welt ohne Armut und Umweltzerstörung zu schaffen. Ja, und ich weiß nicht, hast du das mitgekriegt? Ich habe das nicht mitgekriegt. Es gibt eine UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung. Hast du das mitgekriegt? Ich glaube, nee, nicht wirklich. Also, eben. Das heißt, also nicht. Das haben scheinbar ziemlich wenige Leute mitgekriegt. Mhm. Ja, also das haben 190 Staaten, also eigentlich alle UNO-Mitglieder haben das Ding unterschrieben. Ja? Und es ist wohl, es gab ja diese Agenda 2015, wo, glaube ich, die meisten Ziele irgendwie nicht erreicht sind, die dieses Jahr ausläuft. Und die hat sich ja auf Entwicklungsländer kapriziert. Und diese nächste Agenda, ich habe es jetzt auch noch nicht heute Morgen nachgelesen, die scheint sich, das sagt der Köhler, das ist eben das Gute daran, die kapriziert sich eben auf alle Länder. Also die gibt auch den Industrieländern Entwicklungsziele vor, ja. Also dass sie praktisch CO2 reduzieren sollen. Und also es geht um Handelsgerechtigkeit, es geht um CO2-Reduktion und solche Dinge, ja. Fand ich also ganz spannend, und er sagt dann auch, das wird nur gehen, wenn es, also ich glaube, damals gab es ja auch solche sogenannte Agenda-Gruppen, also ich bin da zumindest in deren Umfeld mal rumgeschwirrt, aber nicht so richtig drin gewesen, und das soll es wohl auch wieder geben, aber das sind dann so Sachen, von denen kriegt man irgendwie gar nicht so richtig was mit, weil das in diesem ganzen Griechenland, Syrien, Zeug irgendwie absäuft. Also er sagt, man muss auch mal von den guten Nachrichten reden. Und da hat er eben erklärt, er sagt, diese jungen Männer aus Afrika oder von sonst wo, die haben einfach keine Perspektive und denen fällt irgendwann dann gar nichts mehr ein, außer zur Waffe zu greifen. Ja, also er hat dann sozusagen diesen Bogen, den ich in diesem einen Facebook-Post gemacht habe, ich will dich jetzt nicht provozieren, den zu lesen oder gar mit zu diskutieren, aber den hat er nochmal noch breiter gezogen, ja, und hat eben gesagt, wenn wir halt billige Handys haben und billige Klamotten oder sonst irgendwas, dann ist kein Wunder, wenn irgendwelche Pakistanis hier Asyl beantragen und sagen, zu Hause geht nichts mehr. Ne? Also, und er hat sich übrigens für ein Einwanderungsgesetz ausgesprochen. Ja? Ich weiß nicht, ob er noch ein CDU-Parteibuch hat, aber das ist ja dann der linke Flügel der CDU. Ja, aber wie auch immer, also einerseits erlebe ich diese bestimmten Dinge nicht, aber manchmal stelle ich dann auch Fragen. Zum Beispiel habe ich dann mal, weiß nicht wann es war, August, September, ja, das muss September gewesen sein, genau. Und dann habe ich eben gepostet, dass ich gesagt habe, naja, also die Leute, die jetzt wirklich aus wirtschaftlichen Gründen kommen, die verstopfen ja eigentlich wirklich nur das System für die Leute, die wirklich lebensbedroht sind. Und dann hatte ich in der Tat mal Reaktionen aus meinem Netzwerk, wo eben Leute gesagt haben, nein, es ist ganz blöd, einen Unterschied zu machen zwischen einem Kriegs-Konfliktflüchtling und einem Wirtschaftsflüchtling oder sagen wir mal Migrant aus wirtschaftlichen Gründen oder jemand, der eigentlich eben einwandern will, ja. Und dann habe ich gesagt, bitte erklär es mir, ja. Also kannst du mir das erklären, warum du das so findest? Bitte erleuchte mich, damit ich das auch verstehe und vielleicht diese Meinung übernehmen kann. Also ich habe es netter formuliert und nicht, eigentlich nicht ironisch, sondern erklärst du es mir bitte. Und es auch auf zweite Nachfrage, also ich wurde nicht entfreundet, aber mir wurde scheinbar das falsche Bewusstsein attestiert und man hat mich nicht wert befunden, mich zu erleuchten, was ich dann wieder blöd fand. Ja? Also das ist so das Problem, das ich eher habe, dass ich manchmal wirklich eine Frage habe. Also ich habe dieses andere Posting, habe ich auch mal, ich habe gesagt, so mir stellt sich das so und so dar, so stellen sich mir die Zusammenhänge dar, habe ich da jetzt irgendwas übersehen? Ja, also gibt es irgendeinen Zusammenhang und dann hätte man sagen können, ja, das ist dieser gesamte Globalisierungszusammenhang, der dieses erzeugt, nicht nur der Irak-Konflikt hat das erzeugt. Mhm. Also das ist eher mein Problem, dass ich sozusagen gar keine anderen Perspektiven kriege. Auf die von rechts lege ich vielleicht auch nicht mal unbedingt Wert, aber auch da, wo ich vielleicht mich in meinem zarten Alter langsam, man sagt ja, ne, also wer, wie heißt das, ein Junger, der kein Kommunist ist, ist herzlos und ein Alter, der noch Kommunist ist, ist hirnlos oder so. Und vielleicht drifte ich ja so langsam mit der Senilität weiter nach rechts, als ich schon war. Ich krieg's dann auch nicht erklärt, ne? Also warum ich vielleicht falsch liege. Ja, und ich glaube, genau das ist tatsächlich in der Tat das Problem bei Facebook, weil das so eine extrem verkürzte ist. Ich werde nicht doppelt. Wenn du magst, könntest du, also beziehungsweise ich werde mal versuchen, schnell mein Headset reinzuhauen. Eventuell könntest du das auch tun, aber doppelt hören, ich kenne das Problem, das ist sehr, sehr ablenkend. Du musst dann eventuell oben an der oberen Kante beim Zahnrad genauer einstellen, welchen Output-Kanal er dann verwendet. Also das, was wir jetzt gerade machen, kann zu sehr garstigen Effekten führen, dass wir uns plötzlich nicht mehr hören. Jetzt gucken wir das mal, ob wir das hinkriegen. So, also ich habe dich jetzt auf dem Headset, vielleicht ist es jetzt für dich schon besser. Also ich höre sonst. Perfekt. Ja, jetzt ist gut, prima. Also in der Tat ist es genau das Problem, was ich halt auch sehe, was du beschrieben hast. Eben, man muss sich vorstellen, Menschen haben einfach ein gewisses Wertekonstrukt. Ja, also die haben eine gewisse Einstellung zu den Dingen, Meinungen, Bewertungskonstrukt, ein Gerüst, Konstruktivisten würden sagen, eine Wirklichkeit, die sie selber konstruieren, indem sie Dinge beobachten und sie durch ihren Wahrnehmungsfilter laufen lassen und dazu sich eine Meinung bilden und dann daraufhin wieder reagieren und das zum Ausdruck bringen und andere dann wieder beeinflussen. Also das ist so ein stetiger Kreislauf des gegenseitigen Beeinflussens. Das fängt an, wenn wir auf die Welt kommen, eigentlich schon früher, wenn wir bei unseren Müttern in den Bäuchen sind und so die ersten Signale aus der Welt da draußen, da findet eigentlich schon dieser Prozess statt, dieser Bildung von unseren Lebenswirklichkeiten, ganz weit auszuschweifen. Und das, was jetzt quasi auf Facebook allein auch aufgrund der Mechanik auch einfach stattfindet und durch diese Taktung ist halt einfach, wir verteidigen einfach nur noch unsere Lebenswirklichkeit und versuchen den anderen oder wir versuchen gerade Ordnung reinzubringen. Also wir gucken, wir unterteilen sehr schnell, wer ist eigentlich Freund und wer ist Feind. Also wer steht gegen meine Wertvorstellung, wer bedroht sie, mit welchen Aussagen wird es bedroht. Und dann kommt ganz schnell so dieses Reptiliengehirn zum Einsatz, was einfach nur noch Kampf oder Flucht kennt. Und das ist halt einfach das Problem, dass wir, und das gibt es eine ganz schöne Rede vom Gerald Hüther, diesen Neurobiologen, kann man mal auf YouTube nachschauen, der genau das wunderbar erklärt hat, wenn Menschen unter Panik oder unter Angst-Szenarien leben. Und das ist, glaube ich, einfach bei uns dieses Jahr 2015 war einfach das Jahr der Angst. Also Angst war allgegenwärtig. Angst wird immer wieder gesteigert. Das ist ja wirklich wie eine Kaskade im Moment. Also wir hatten den Aufschlag im Januar, wie gesagt, schon mit Charlie Hebdo. Das war schon so der erste massive Ding. Dann hatten wir tatsächlich diese Griechenland-Krise, wo jeder dachte, oh Gott, dann Flüchtlinge. Denn alle sagen ja immer momentan, Europa bricht wegen, zuerst sollte Europa wegen Griechenland auseinanderbrechen, jetzt bricht Europa wegen Euro, ne? Und jetzt soll Europa wegen den Flüchtlingen auseinanderbrechen, also vielleicht kriegen wir es schon noch herbeigeredet, ne? Ja und auch nein. Also zum einen ist ja dieses, es gibt ja sowohl die self-fulfilling prophecy, die du jetzt hier andeutest, aber es gibt auch genau das Gegenteil davon. Ich weiß jetzt gar nicht den englischen Ausdruck, aber das ist sozusagen das Gegenteil, dass sozusagen eine Prophezeiung dazu führt, dass du versuchst, dass sie nicht eintritt. Also das funktioniert auch. Ach so, okay. Keine Automatik. Paradoxe Intervention. Genau. Also auch das kommt tatsächlich vom Watzlawick, der ja auch dieses Self-Fulfilling Prophecy mal ins Spiel gebracht hat. Aber es gibt eben, wie gesagt, auch dieses Gegenmodell. Also und das zeigt auch sehr schön, dass wir sehr geprägt sind von diesen Erzählungen, die rumschwirren, also den sogenannten Memen oder Narrativen oder wie auch immer man das nennen mag. Also jeder hat so nicht nur sein Meinungsbild und sein Wertebild, sondern er vermittelt es durch Erzählungen, durch persönliche Erlebnisse. Und das sind dann diese wunderbaren Anekdoten, die dann von vielen auch gleichzeitig wieder zur Beweisführung, dass ja alles so ist, wie ich es erlebt habe. Und diese Dinge finden halt einfach gegenseitig statt. Und je größer die Angst wird, je größer die Wut wird, also Angst, dann ist der nächste Schritt oftmals dann einfach die Frage, also Angst aktiviert erstmal unser Reptiliengehirn. Das zieht unser anderes Gehirn sozusagen zusammen, wo wir in Ruhe vernünftige Entscheidungen, vernünftig die Seite abwägen können. Das zieht sich alles zusammen auf unseren Hirnstamm. Und dann geht es sozusagen dann wirklich nur noch die Frage Kampf oder Flucht. Und das ist das, was sich einfach passiert. Es kommt zu so einer Hirnstammkommunikation. Und dann ist auch niemand mehr bereit, wenn, und das kommt ja dazu, also du bist ja dann nicht der Einzige, der diese These in den Raum stellt und sagt, erklärt mir das mit den Wirtschaftsflüchtlingen, sondern es passiert ja überall gleichzeitig und bei vielen poppt es gleichzeitig auf und das überfordert ja auch wieder die Leute. Und dann können sie ja nicht anfangen, ich erkläre dir jetzt mal in Ruhe das und dann erkläre ich dem in Ruhe das. Dafür ist überhaupt gar kein Platz mehr. Also mir war zum Beispiel zu dem Zeitpunkt gar nicht bewusst, weil vielleicht ich doch nicht so viel im Politikteil rumlese, dass Wirtschaftsflüchtlinge sozusagen an sich schon ein Kampfbegriff war. Ne? Also manche Leute sagen ja schon, Flüchtling ist ein Kampfbegriff, sondern man oder Sascha Lobo hat ja vorgeschlagen, von Vertriebenen zu reden, worauf dann gleich die CSU gesagt hat, dass das jetzt die echten Vertriebenen beleidigt, die man aber damals, fand ich dann auch gut, Flüchtlinge nannte. Ne? Also, und das hat natürlich, war natürlich gestern auch sehr beeindruckend, da standen mir durchaus auch die Tränen in den Augen. Der Horst Köhler sagte eben auch, ich bin auch ein Flüchtlingskind. Ne? Also die sind zuerst von Bessarabien nach Russland und dann sind sie von Russland nach Ostdeutschland und dann von Ostdeutschland nach Westdeutschland und da waren sie von 53 bis 57 in Aufnahmelagern. Ne? Und er hat gesagt, er konnte eigentlich erst mit 14 Jahren sagen, ich gehe jetzt mal nach Hause. Ja? Also da hatten sie das erste Mal eine Wohnung, damals eben in Ludwigsburg. Und dann hat er gesagt, ich weigere mich, diese Menschen anders zu sehen als Menschen, die eben vertrieben worden sind. Also jetzt nicht wörtlich, will ich ihn jetzt nicht wieder, also das kann ich jetzt gerade nicht, aber die halt sozusagen alles verloren haben und jetzt einfach Sicherheit suchen. Ne? Und so. Und das war dann schon sehr beeindruckend. Ne? Ich bin da mal gespannt. Also der Saal war also ordentlich gefüllt da gestern mit, keine Ahnung, sicher 1.000 Leuten oder 800.000 oder 1.000 Leute eingeladen hatte die Sparkasse und hat, so wenn ich das richtig verstanden habe, waren das alles Freitickets. Ne? Das war also wirklich eine coole Sache. Und es war schon, also ich bin da jetzt gespannt, was da, ob da der eine oder andere jetzt das als Sonntagsrede abhakt oder da jetzt wirklich dann mal hingeht und sagt, jetzt hole ich mir ein Elektroauto oder sonst was. Ne? Also, naja, wie auch immer. Manchmal benutzt man irgendwas und weiß gar nicht, dass es ein Kampfbegriff ist. Ja, wie gesagt, manche sagen schon das Wort Flüchtling, das soll man jetzt so irgendwie nicht verwenden, weil das sei ja jetzt schon, das ist jetzt schon eine Beleidigung oder sowas, ne? Und, oder was auch immer. Also es ist schwierig dann auch manchmal diese Trigger nicht zu drücken. Ja, also die von denen manche denken, dass sie darauf jetzt reagieren müssen. Ich finde ein Modell ganz hilfreich, um zu verstehen, was da gerade passiert. Also im letzten Soziopod haben wir ja über das Thema Traumatisierung gesprochen. Und ich bin mittlerweile der Auffassung, dass auch wenn es uns natürlich immer noch materiell super prächtig geht, wir sind einer der wohlhabendsten Nationen der Welt, ohne Frage, wir sind die reichste Nation in Europa. Wir haben eine lange Zeit des Friedens hinter uns, nach ganz vielen Grausamkeiten, die wir zumindest Teile unserer Vorgängergeneration mit verursacht haben. Geht es uns relativ gut, aber wir merken einfach, dass die Welt um uns herum brennt. Und diese Bilder und diese Erzählungen darüber, die kommen jetzt in unsere europäische hinein. Ich habe mal ein Interview, das hat der Thilo Jung mit Jung und Naiv mit einem israelischen Sicherheitsexperten geführt. Und der hat gesagt, das war ja schon ein Jahr oder zwei Jahre alt, der hat gesagt, ihr in Europa, ihr lebt im Lala-Land. Ja? Also ihr checkt überhaupt nicht, was auf dem Rest der Welt abgeht und ihr werdet auch überhaupt nicht bereit, um das zu kämpfen, was ihr gerade habt, diese großen Freiheiten, diesen Wohlstand und so weiter. Das hat mich schon sehr berührt, diese Aussage, und hat mich sehr irritiert und auch schockiert, weil ich gedacht habe, aber Europa, das ist doch Werte und das ist doch ganz toll und es geht doch voran und es wird doch alles gut. Und ich glaube, dass gerade dieses Jahr 2015 gezeigt hat, dass es alles im Grunde genommen so dermaßen auf der Kippe steht und so bedrohlich wirkt, dass tatsächlich sowas und jetzt mit letzten Freitag sich nochmal massiv manifestiert hat, dass wir einem kollektiven Trauma unterlegen. Also auch wenn es uns persönlich nicht verletzt hat, wir haben persönlich keine Bombensplitter im Körper, wir haben persönlich niemanden vielleicht verloren, der da wirklich ums Leben kam. Aber all diese Geschichten, die passiert sind, gehen uns ja trotzdem sehr, sehr nah. Sie berühren uns durch diese mediale Verbreitung, durch diese mediale Verstärkung, dass das so immens auf uns wirkt, dass wir tatsächlich Angst haben. Und dass das eine Art kollektives Trauma ist, was stattfindet. Und bei vielen Leuten und gerade bei älteren Leuten auch ein altes Trauma wieder hervorholt. Also ich denke da tatsächlich an unsere Elterngeneration, die ja auf der Flucht zum Teil geboren wurden damals oder vertrieben wurden. Die haben ja auch lange Zeit das auch versucht zu verdrängen, zum Teil gar nicht drüber gesprochen und verarbeitet. Und dass gerade jetzt durch diese Bilder und gerade durch die Bilder der vielen Menschen, die auch wieder auf der Flucht sind, das vielleicht wieder hochkommt, aber gar nicht mehr so bewusst, sondern dass da so eine diffuse Angst entsteht, die dann versucht wird, sofort zu verarbeiten, indem man Schuldige findet und man muss das doch kontrollieren und aufhalten. Also man versucht zum einen, diese Angst unter Kontrolle zu bringen. Oder, was ich noch weitaus schlimmer finde, die Angst zu verdrängen. Weil das, was jetzt gerade passiert, und das heute wird auch eine neue Soziopod-Folge, also wir haben innerhalb kürzester Zeit jetzt noch eine gemacht, auch zu den aktuellen Ereignissen. Was ja jetzt versucht wird, ist zu sagen, wir dürfen keine Angst haben vor dem Terror. Das ist so eine Doppelbotschaft, so was Paradoxes, weil du gehst raus in die Bahnhöfe in Deutschland, du siehst schwer bewaffnete Polizisten mit MG, du hörst, wie hinten irgendwie einer eine Safttüte zertritt und einen Knall auslöst und du merkst, dass Leute anders zusammen, deine ganze Wahrnehmung ist plötzlich ganz anders sensibilisiert. Du hörst irgendwelche arabischen Stimmen am Telefon, die irgendwas da reinbrüllen, wahrscheinlich irgendwie nur mit seinem Kumpel telefoniert und du hast sofort die Assoziation, oh Gott, Terror, was auch immer. Das heißt, wir leben in einer Angstsituation und gleichzeitig sagen uns aber die Politiker, wir dürfen keine Angst haben. Und das ist psychisch natürlich hochinteressant und hoch spannungsgeladen und irgendwo muss sich diese Angst aber einen Weg bahnen. Und da gibt es einfach verschiedene Möglichkeiten, wenn man verarbeitet sie in gemeinsamen Gesprächen, in solchen Dingen, die ja auch passiert sind, gemeinsames Gedenken, auch einfach mal gemeinsam schweigen, den ganzen mal gedenken, ohne gleich wieder nach Krieg und so weiter zu brüllen, einfach mal innehalten und die Angst auch einfach mal akzeptieren und annehmen und daran ein Stück weit mitzuarbeiten. Aber das funktioniert nicht, wenn man sofort in diesem Wutmechanismus, wenn man gleich Schuldige sucht, wenn man gleich einfache Lösungen sucht. Dann wird man der Angst letztendlich auch nicht Herr, sondern man verlagert die Angst wieder nach außen und verstärkt damit auch wiederum das eigentliche Problem. Zwei Beobachtungen. Die eine, damit ich sie nicht vergesse, zuerst, die ist ein bisschen irrelevant, es gab ja diese Schweigeminuten. Und wir haben natürlich, mit meinem Sohn habe ich jetzt noch gar nicht gesprochen, wie die es gemacht haben. Mit unserer Tochter haben wir gesprochen, das ist an der Realschule. Und da war es wohl so, dass, also ich weiß noch, 9-11, da war ich noch Lehrer. Da gab es natürlich eine Durchsage des Direktors in irgendeiner Form, ne, wo irgendwas dazu gesagt wurde. Und das war zwar nicht immer so tief erhellend, ne, weil Schuldirektoren manchmal nicht dafür gestrickt sind, sowas zu machen, aber immerhin hat man da so eine gewisse Gemeinsamkeit hergestellt oder man hat sich sogar dann im Raum versammelt gemeinsam und hat dazu was gesagt und eine Schweigeminute gemacht. Bei meiner Tochter war es so, es gibt die Möglichkeit, Durchsagen zu machen, es wurde aber keine gemacht, sondern es wurde jedem Lehrer überlassen, das zu machen. Und die Lehrerin hat sich darauf scheinbar auch nicht vorbereitet und hat gesagt, jetzt ist Schweigeminute. Ne? So. Jetzt stell dir vor, bei Achtklässlerinnen oder Achtklässlern, wenn ich jetzt einfach sage, so, wir machen jetzt die Schweigeminute, ne? Das ist also eher eine Kicherminute. Ja? Also da wird überhaupt nicht, wird kein Rahmen gelegt. Hier im Dorf war es so, dass die komplette Schule, die direkt neben dem Rathaus liegt, sich vor dem Rathaus versammelt hat und dann diese Schweigeminute bekommen hat. Ja? Es hat dann wenigstens eine Funktion. Ja? Mhm. Man kann solche Situationen auch komplett verheizen. Ja? Also, genau, also was man, glaube ich, festhalten muss, im Kern ist es einfach eine Angstsituation, ein kollektives Trauma. Und die Art und Weise, damit umzugehen, ist einfach hoch unterschiedlich. Also die einen verdrängen es komplett. Und Verdrängungsmechanismus ist auch, indem man sich darüber lustig macht, beispielsweise. Ja. Auch Humor ist eine wirkungsvolle und nicht zu vernachlässigen und auch zum Teil wirklich empfehlenswerte Möglichkeit, Angst zu kanalisieren oder Angst zu bearbeiten. Und das Fatalste ist halt einfach, Angst gegen Angst zu setzen, also Wut oder Angst in Wut umzuwandeln. Und was vielleicht noch schlimmer ist, ist die Angst zu instrumentalisieren, ja, um was zu kriegen, was man haben will. Ich sage jetzt mal mehr Polizei oder endlich wieder Grenzzäune oder sowas. Wobei das Problem ist, das hängt ja unmittelbar miteinander zusammen. Also das heißt, ich würde fast auch niemanden sozusagen in diese reine, eiskalte Instrumentalisierung stecken, sondern das sozusagen, warum sie es instrumentalisieren, beruht auch wiederum auf Angst. Okay. Ja. Also das ja. kann man, glaube ich, nicht ganz so voneinander trennen letztendlich. Also, ja, gut. Man miteinander zu tun. Natürlich instrumentalisieren sie, weil sie aber der Auffassung sind, sie sind in einer Verantwortung für dieses Land, sie sind verantwortlich für 60 Millionen, 80 Millionen Menschen. Und deshalb sind sie überzeugt davon, dass sie dieses Problem so lösen müssen. Und dann ist natürlich jede Gelegenheit, kommt ihnen entgegen, das zu tun. Aber ich glaube, da geht es nicht um primär um ganz eigene Interessen oder Boshaftigkeit. Das ist oftmals auch wieder um ein Angstgefühl, was in ihnen wirkt. Und sie die Angst haben, vor allem die Kontrolle zu verlieren. Das ist ja sozusagen mit die größte Angst bei den Politikern. Und Politiker werden auch danach bewertet, inwieweit sie Kontrolle behalten können, weil wir natürlich stabile, sichere Lebensbedingungen haben wollen. Und dafür sind sie ja gewählt worden letztendlich. Also das ist mir heute Morgen auch wieder eingefallen. Im Prinzip ist das Szenario, was wir gerade haben, oder ja, nicht das genau, was wir haben, aber das, was das war ja auch ein Fall, wo dann die Experten gesagt haben, naja, ein paar Leute, die einfach eine Knarre nehmen und dann rumballern, die müssen halt nicht so komplex kommunizieren, dass man die wirklich über, sei es abhören oder beobachten oder Vorratsdatenspeicherung ist nochmal ein Thema für sich, was wir vielleicht nicht mal ankratzen sollten. Aber das alles hat ja nichts genützt, ne? Weil das eine verhältnismäßig, könnte fast sagen, agile Organisationsform war, ne? Was die da gewählt haben. Und ich sage seit Jahren, was ist eigentlich, wenn einfach jede Woche, jeden Tag einfach nur einer ein Messer nimmt und irgendeinen anderen absticht oder eine kleine Bombe legt oder was auch immer. Also ich glaube, wenn man das machen würde, dass erstens ginge das. Also ich glaube nicht, dass das nicht ginge und dass diese Leute nicht dazu bereit wären. Aber dann ist klar, was dann bei den nächsten Wahlen passiert und was dann für Gesetze erlassen werden. Ja. Also jetzt war auch, glaube ich, heute eine Umfrage, ich glaube 80% der Deutschen finden es total super, dass jetzt die, oder ich wollte es nicht so ironisch werden, nein, finden es gut, dass die Sicherheitsvorkehrungen nach dem letzten Freitag überall erhöht werden. Ja, also finden es okay, dass da was passiert. Und nur, ich glaube, in der Tat, glaube ich, 90% und 10% sagen, dass schränkt unsere Freiheit ein und so weiter und so fort. Also, aber die Frage ist ja, alle von uns, die sich mit solchen Online-Überwachungsgeschichten seit Jahren beschäftigen, denen ist halt klar, was, wenn man sowas mal hat, ne, wenn ich die Mautkamera habe, dann sage ich jetzt, jage ich mit der Mautkamera auch den Bankräuber. Ja? Und da muss man eben sagen, nein, dafür ist sie nicht gebaut. Und wenn ich die Vorratsdatenüberwachung habe, dann jage ich damit irgendwann den Steuersünder oder wen auch immer, ja, also oder den Urheberrechtsverletzer. Also das heißt, irgendwann ist dann die Freiheit wirklich flöten, weil ich nicht mehr weiß, was ich wo sagen kann und was abgehört wird. Ne? Was weiß ich, das Handy, das Mikrofon in deinem Handy kann jederzeit eingestellt werden oder solche Paranoia-Geschichten. Und dann haben wir diese andere Gesellschaft, vor der sich manche Leute fürchten, aber die kommt da nicht durch die Flüchtlinge, sondern durch diese Angst- und Abwehrreaktionen. Da sehe ich schon eine Gefahr. Und es gibt halt bestimmte politische Grundrichtungen. Die eine sagt halt, ne, also alles kontrollieren ist total super. Und die andere Richtung sagt, naja, also die Leute kriegen das im Wesentlichen selber hin, aber man muss ihnen halt irgendwie helfen, ein besseres Leben zu führen. Ne, wenn man das mal so rechts und links sehr grob zusammenfassen. Ja, man muss halt einfach ja. sagen, dass genau diese Entwicklung, mehr Kontrolle, mehr Sicherheit und mehr Einschränkung der Freiheit, das sind genau die Ziele, die der Terrorismus erreichen will. Weil das, was der Terrorismus am meisten fürchtet, ist eine freie und offene Gesellschaft, wo man frei Meinungen äußern kann, wo man andere überzeugen kann von einem anderen Wertebild. Und deswegen ist ja sozusagen der Kern von diesen Rekrutierungsterroristen ist ja sozusagen die erste Maßnahme, die stattfindet, ist eine totale Abschottung der eigenen Geisteshaltung mit einer eigenen Ideologie. Und man sagt, man muss denjenigen, auch diesen Täter gerade weil er sozusagen eine Art Schläfer ist, in so eine Art Schutzhülle packen, damit er ja nicht von diesen westlichen Werten irgendwie und Lebensfreude und Feierei und aber auch philosophische Diskussionen davon und vor allem Skepsis und das Hinterfragen, was man da eigentlich tut, Empathie, all das wird abgeschlossen, abgesperrt, damit sie so funktionieren können, wie sie sich das vorstellen, strategisch. Das ist natürlich dasselbe Verfahren, wie es auch Sekten haben. Ne? Wir sind jetzt deine Familie und das ist jetzt deine Wahrheit und alles andere ist Lüge und die haben sich noch nie um dich gekümmert und so weiter und so fort. Wohl Gefängnisse sind wohl auch da an der Stelle recht beliebte Radikalisierungsorte, ne? Wo es heißt, Und wir sind ja alle dafür, also diese Mechanik ist ja bei uns allen irgendwie mehr oder weniger ausgeprägt. Also das ist ja auch das, was ich eben auf Facebook dann so ein bisschen beobachtet habe. Es findet dann auch so eine Abschirmung statt. Also sobald man sozusagen, das hast du ja erklärt, oder dass dir das ja auch widerfahren ist, sobald man einen Begriff nennt, ja, so ein Reizwort, schottet man sich ab und dann ist ja klar, der Typ ist sowieso in der und der Ecke. Und mit dem brauche ich jetzt gar nicht mehr diskutieren. Macht ja keinen Sinn. Zum einen schütze ich mich selber davor, dass ich vielleicht seine Meinung und meine eigene Meinung hinterfrage und übernehme. Aber genau das ist es, was die wollen. Ne? Also die wollen diesen freien Meinungsaustausch, den Dialog, anstatt sich gegenseitig auf die Fresse zu hauen. Und das ist das, was die wollen, ist Krieg. Die wollen den großen globalen Krieg, weil dann haben sie die Möglichkeit mitzumischen. Dann können sie ihre Ziele einlösen. Also das Schlimmste, was jetzt, oder das Beste, was jetzt für den Terror passieren kann, ist, dass wir alle Flüchtlinge rausschmeißen, weil wir uns so unsicher fühlen, weil da könnten ja IS-Kämpfer dabei sein, und wir sie irgendwohin zurückschieben. Weil das ist der perfekte Nährboden, um weiter zu rekrutieren, um diese Menschen, die hin und her geschoben werden, die bedroht werden, irgendwann kommen sie an den Punkt, was sollen sie denn noch anders machen? Entweder sie müssen mitkämpfen oder verrecken. Ja, oder kriminell werden oder was auch immer. Ne? Also sowas, was das ist. Fand ich übrigens auch ein interessantes Statement. Ich weiß nicht, wer das gestreut hat, aber einer hat gesagt, man sollte diese Terroristen gar nicht Terroristen nennen, sondern einfach Kriminelle. Ja? Weil Terrorist, das hat ja noch, zumindest für die, die da Sympathien haben, das hat ja noch so einen gewissen... Das klingt ja dann wie Soldat oder sowas, ne? Aber er sagt, das sind unterm Strich sowohl der IS als auch diese Leute in Paris, das sind nicht in dem Sinn Terroristen, die, das heißt, man sagt ja, der Terrorist des einen ist der Freiheitskämpfer des anderen, ne? Also, das weiß ich, Friedrich Hecker, nachdem das Gymnasium von meinem Sohn benannt ist, ja, das war 1848, war das faktisch ein Aufständler, ja, also man hätte den wahrscheinlich, heute würde man den Terrorist nennen, da würde man sagen, der hat eine Miliz zusammengestellt und ja, oder sein Warlord oder so, ja, also würde man diese Begriffe verwenden, ja, aber dass man diese Leute einfach vielleicht, dass man ihnen sozusagen ihr eigenes ideologisches Mäntelchen stiehlt, indem man sie als Kriminelle bezeichnet, wobei das natürlich auch wieder genau das war, was Assad gemacht hat, indem er die Leute, die seine Regierung doof fanden, eben genau das genannt hat. Er hat gesagt, das sind jetzt nicht Aufständische, sondern das sind kriminelle Banden, die unser Land terrorisieren oder wie auch immer. Ja. Also es bleibt schwierig, ja. Es bleibt auch schwierig, überhaupt eine Sprache zu finden, die ja, objektiv kann ja, wie wir beide wissen, Sprache ohnehin irgendwie nicht sein, weil jeder mit jedem, da gibt es, muss man nicht Watzlawick zitieren, sondern Nietzsche, ja, jedes Wort ist schon ein Vorurteil. Ja, also sobald ich einen Begriff bilde, dann hat er so einen Touch. Ja, also die IS würde sich ja selber auch nicht als Terroristen bezeichnen. Also auch das, ne. Ich finde jetzt diesen Begriff gar nicht so verkehrt, sondern eher uns als Terroristen bezeichnen. Und natürlich sind Worte immer eine Möglichkeit, sozusagen die Dinge auch zu verarbeiten, zu benennen, einzuordnen, auch sich zu positionieren und so weiter. Also Worte sind schon sehr, sehr wichtig letztendlich. Ja. Und vielleicht dazu noch, das ist auch was vielleicht viele nicht wissen, aber wird, glaube ich, auch häufig erwähnt, die Anrainerstaaten vom IS, die sagen, die ganzen, also ich glaube 80% der IS-Kämpfer sind ja wirklich Ausländer, ne? Also das sind Leute, die wirklich dahin jetten und da kämpfen, ne? Also das ist also sozusagen das, was wir jetzt haben, da kommt einer und verbreitet Terror, das ist da der Alltag, dass das in Anführungszeichen eigentlich Ausländer sind, ja? Also die da in diese Irak und Syrien und in andere Ecken kommen und sich dann da diesen Gruppen anschließen. Ja, ich glaube, das ist ganz vielschichtig und wir vereinfachen das natürlich, indem wir alles unter den Kamm Terrorist scharen, scheren wir, über einen Kamm scheren. Über den Terrorismus-Kamm scheren. Aber, schlägt dem fast den Boden ins Gesicht, ja. Genau, also aber da sind tatsächlich ganz viele unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Motivationen zugange. Also da gibt es einfach verschiedene Schichten dieses Terrorismus, den man wirklich differenzieren muss. Also es gibt, glaube ich, sowas wie einen strategisch denkenden Kern, der vermutlich sehr, sehr klug und militärisch strategisch, der sich so zusammensetzt aus den alten Saddam Hussein Generälen, die ja alle schlagartig entlassen wurden, nachdem die USA eingezogen, rein besetzt hat. Also sprich, du hast ungefähr 1 Million sunnitischer Soldaten, die plötzlich von heute auf morgen ihre Existenzgrundlage, ihre sogenannte Ehre als Militär verloren haben und einfach nicht mehr wussten, wo sie hinkommen. Und das Einzige, was sie gelernt haben, ist zu töten und Kriege zu führen. Und das war, und da war natürlich dann der IS ein wunderbares Auffangbecken für die, die unterzubringen. Und so entstand sozusagen so eine Art Generalkaste, die so den strategischen Kern bildet, die dann eine Ideologie wie eine massive religiöse Ideologie hernehmen, um ihre strategischen Machtziele zu erfüllen. Vielleicht sind sie aber auch tatsächlich religiöse Eifer, keine Ahnung, aber es wäre genauso möglich, dass sie einfach eiskalt Strategen sind, die einen neuen Staat stabilisieren. Ja, der Irak war ja insgesamt relativ, also so mit der laizistischste Staat in dieser ganzen Region gewesen vorher. Ne? Also, ja, alle Staaten, die ja, also alle im Nahen Osten, Nahen und Mittleren Osten, alle Staaten, die ja durch diesen arabischen Frühling destabilisiert wurden, waren ja alle relativ säkulär. Sie hatten alle natürlich so einen Diktator da hocken, aber alle haben die islamistischen Strömungen außen vor gelassen. Also ein Mubarak in Ägypten war der Nachfolger von demjenigen, der von Islamisten erschossen wurde. Also der war immer ganz klar dagegen. Assad war immer säkulär. Das ist alles. Ja, dafür auch, ne? Und sofort kamen die islamistischen Strömungen und haben eben versucht, auch das wieder für sich zu instrumentalisieren. Morgenluft gewittert. Ja. Ideogen, das noch kurz als Ergänzung. Hast du auch diese Abenteurer, diese Söldner, denen es völlig scheißegal ist, für was sie kämpfen? Hauptsache, sie können kämpfen, Hauptsache, sie können Willen haben. können andere abschlachten, weil ihnen langweilig sind, weil sie selber kriegstraumatisiert sind. Und deswegen kommen aus aller Welt diese Leute, die sich davon irgendwie angesprochen fühlen. Und das muss noch niemals die Ideologie sein. Es kann auch die Ideologie des Tötens, des Mordens, des Thrills, des Abenteuers sein. Oder weil sie irgendwelchen Verschwörungstheorien anhängen und da eine eigene Ideologie zusammenbasteln. Also das ist fast schon wie so ein Irrenmagnet. Da ist es dann völlig egal, ob sie ideologisch gefestigt sind oder nicht. Und das ist ein Komplex, den wir aber immer sehr vereinfachen. Und das Schlimme daran ist, wir vereinfachen es, das ist Islam. Das ist so die größte Überhöhung dieser Problematik und Vereinfachung dieser Problematik, die aber am Ende dazu führen wird, dass es mehr davon geben wird. Also ich meine, im Koran stehen ein paar sehr unfreundliche Sachen, in der Bibel stehen auch ein paar Sachen, die nicht so besonders kuschelig sind, ja, also. Und ich meine, die Kreuzzüge, also ich habe da nochmal nachgeguckt, ja, also die Mauren sind zuerst gekommen. Das war ein praktisch, die sind 800 nach sind die gekommen, so grob. Und 100 Jahre vorher sind sie islamisiert worden. Den Gegenbesuch hat man dann auf der anderen Seite des Mittelmeers gemacht, nämlich in Jerusalem, ne, und hat die Kreuzzüge dahin veranstaltet, ursprünglich zur Wegesicherung für die Pilger, ne, weil man hat gesagt, die Pilger, die sind da nicht sicher und dann müssen wir jetzt die heiligen Stätten sichern und so weiter. Also das war ja schon die erste, und ich meine, die Mauren, das war ja eher ziemlich kulturbelastet, ne, also das war eher eine Kulturinvasion, als es eine barbarische Invasion war. Und aber seitdem haben sich sozusagen Abend- und Morgenland nicht mehr so wirklich versöhnt. Ne? Im Zweiten Weltkrieg und im Ersten ging es auch nicht so besonders nett ab. Ja? Also da hat man das auch weiter im Wesentlichen als Schlachtfeld mitbenutzt. Ziehen wir mal zum Schluss noch, also ich fand es jetzt schön, dass wir eigentlich über Facebook reden wollten und über viel spannendere Sachen geredet haben. Ich würde jetzt aber doch nochmal... Ist das schon die Erkenntnis, dass sozusagen Facebook gar nicht so wichtig ist, sondern eigentlich... Gar nicht so wichtig ist. Aber ich würde sozusagen als Wrap-up würde ich doch nochmal, ich habe dich auch vorgewarnt gehabt, doch nochmal ein Facebook-Thema nochmal reinziehen. Ich habe dann festgestellt, wir sind beide flaggenlos, also unsere Gesichter sind beide unverfärbt. Ich habe schon gestern überlegt, ob ich mir jetzt eine nigerianische Flagge besorgen soll, weil da ja der letzte Anschlag war. Man könnte auch das Beiruter Stadtwappen oder sowas nehmen. Wird ja auch kritisiert, dass Leute sagen, wieso macht Facebook jetzt das? Warum haben sie nicht irgendwie, warum ist da nicht schon längst eine irakische oder eine türkische oder was auch immer für eine Flagge, die man sich da anziehen kann. Das ist jetzt eine Diskussion, die sollten wir, glaube ich, nicht führen. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir uns beide zumindest entweder spontan oder, ich meine, du natürlich, weil du Facebook nicht mehr benutzt, aber... Da habe ich es noch benutzt. Aber durchaus bewusst, also ich habe zumindest kurz darüber nachgedacht, ob ich jetzt eine Flagge brauche oder nicht. Und habe mich dagegen oder eine nehmen soll. Meine Frau wollte unbedingt eine haben. Dann haben wir gesucht, wie das geht. War dann erstmal gar nicht so einfach. Ja, die Flaggen. Was sagen wir zu den Flaggen? Und was dienen die? Und ist man böse, wenn man jetzt keine hat? Oder die sind ja durchaus gelegentlich Diskussionsthema jetzt auch bei Facebook, was du ja nicht mehr liest, aber... Genau, wobei zu dem Zeitpunkt, wo diese Flaggendiskussion aufkommt, war ich tatsächlich noch da. Also das habe ich tatsächlich noch mitbekommen. Und ich bekomme ja jetzt auch noch Dinge mit. Also ich lese tatsächlich noch so ein bisschen mit, wobei ich auch das versuche, ein bisschen einzubringen. Aber du kannst dich beherrschen, das ist doch schon mal gut. Ja, wobei ich mich tatsächlich immer manchmal erwische, wo ich dann so reflexartig Like irgendwo drücken will und dann merke, ah nee, da bin ich ja dann wieder drin, wenn ich das mache. Ja. Okay, also Flaggen. Genau. Natürlich ist diese Diskussion, führt uns kein Stück weiter, weil jeder hat eine andere Motivation, sich eine Flagge zu färben oder nicht. Es ist jetzt nichts, wo man sagt, es ist irgendwie was Verwerfliches oder es ist verwerflich, wenn man sich die Flagge macht und die andere nicht. Soll doch jeder das zum Ausdruck bringen, was er will. Und die meisten wollen damit Solidarität zu Frankreich zum Ausdruck bringen. Manche machen sich dieses Peace-Zeichen hin. Sie wollen einfach nur anderen Menschen mitteilen, das, was da gerade passiert, das berührt mich so sehr, dass es sogar, wenn man es jetzt so rein interpretiert, bis in meine digitale Identität reingeht, dass ich sage, das Profilbild als Sinnbild meiner Identität soll gerade zum Ausdruck bringen, wie ich mich fühle. Und ich überlege gerade, das erste Mal, wo das überhaupt kam, war doch aus Solidarität mit den Aufständischen im Iran, oder? Da haben sich die Leute grün gefärbt. Das war zumindest so noch nicht, was noch nicht plattformmäßig dann wie Facebook jetzt wirklich. Das war noch nicht institutionalisiert, sondern. Das war so die erste, glaube ich, spürbare Welle dieser sozusagen dieses Memes auf dem Profilbild. Genau, und das ist eine ganz normale Reaktion. Ich habe es jetzt nicht gemacht, weil ich es jetzt anders zum Ausdruck bringe, weil ich mich einfach dann lieber thematisch diesen Sachen widmen und auch vorher schon gewidmet habe, habe ich das jetzt nicht als notwendig empfunden damit, weil ich denke, dass ich erschüttert bin, das ist irgendwie vorausgesetzt. Ja? Das muss ich nicht noch besonders betonen oder zeigen. Und tatsächlich bin ich dann persönlich auch so ein bisschen, was so diese Nationalitätengeschichte und ich hatte tatsächlich einen Tag vorher von diesen Anschlägen in Beirut auch auf Facebook das mitgeteilt. Und normalerweise habe ich ja immer mal so mindestens 1, 2, 3 Reaktionen und da war die Reaktion tatsächlich 0. Und ich glaube, das hat mich dann nochmal zusätzlich irritiert. Hat mich dann nochmal nachdenken lassen mit dieser Flaggengeschichte. Warum soll ich jetzt ausgerechnet dieser Nation oder einem nationalen Symbol, zumal ich mich eher als Europäer fühle, als Deutscher oder als Franzose oder was auch immer, fand ich dieses Symbol jetzt einfach nicht passend. Aber anderen das jetzt vorzuwerfen, das zu tun oder nicht, finde ich ehrlich gesagt so banal und so, da haben wir wirklich andere Probleme, als uns darum und darüber zu streiten. Also ich habe jetzt auch gerade mal was gemacht, während ich dir zugehört habe. Ich habe mal auf unsere gemeinsamen Facebook-Kontakte, wir haben ja keine Freunde bei Facebook, wir haben Kontakte, geklickt und habe mal so, jetzt nicht ausgezählt, sondern einfach mal so geguckt, also es sind über 300. Und also aus meiner Sicht ist die Quote der Leute, die dieses Angebot von Facebook, was schätzt du, machen wir es mal umgekehrt, was schätzt du, wie die Quote ist, ohne einfach zu raten, um zu raten? Wie viele Frage haben wir? Ja. Ich würde so sagen, 60%, 70% haben Flagge. Ja. Und ich habe so rein optisch das Gefühl, es liegt bei 10% oder drunter. Okay. Aber vielleicht also es scheint ein Phänomen der aktiven Nutzer zu sein. Mhm. Also, ne, oder? Wäre das deine Einschätzung? Oder was? Ja, es kann ja sein, dass mittlerweile die Flagge schon wieder abgelegt wurde, weil. Das kann sein, ja, wobei das dann arg kurz wäre, ne? Ja. Also kürzlich hatte ich ein Peanuts-Gesicht und dann habe ich auch überlegt, was ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um das wieder in ein ordentliches Profilbild zu ändern, ja. Und ich weiß es nicht, ob man es nach einer Woche dann schon wieder über Bord schmeißt. Also meine Frau hat jetzt einen Eiffelturm, so einen Peace-Eiffelturm, will sie halt haben. Also meinst du jetzt quasi... Nee, den hat sie bei WhatsApp, genau, den hat sie bei WhatsApp und bei Facebook hat sie. Meinst du jetzt quasi die Quote, nicht nur die thematisch das Bild geändert haben, sondern... Nee, die Quote, also wie sozusagen die Quote der Leute, die eben so eine Flagge haben, ja. Okay. Also die ist, also ich würde sagen, bei eher, also wenn man es jetzt wirklich, wenn ich jetzt unsere gemeinsamen Kontakte screene, schätze ich eher bei 5 als bei 10%. Und vielleicht sogar noch unter den 5. Ja. Also jetzt subjektiv hat man einen anderen Eindruck, ne? Also im Stream müsste ich jetzt mal gucken. Naja, es fällt natürlich wesentlich stärker auf, weil da natürlich eine Vereinheitlichung stattfindet, die den, also das Muster der Wahrnehmung wird ja dadurch extrem beeinflusst. Ja. Interpretierst du das wahrscheinlich größer, als es am Ende tatsächlich ist. Ja. Also im Stream sehe ich jetzt gerade, ist es auch nicht anders. Aber in der Tat ist es eine Fragestellung, die für mich eher unwichtig ist. Ja. Also ich habe zwar auch gepostet, diesen kritischen Artikel von, was war das, Next Web, die tatsächlich so die Frage gestellt haben, warum Facebook nicht alle Flaggen der Welt irgendwie anbietet, dann zumindest. Also da ist schon. Eigentlich hatte ich auch so eine Funktion gesucht. Ich dachte, das wäre eine Funktion, mit der man sich beliebige Flaggen. Ich bin gar nicht davon ausgegangen, dass das einfach. Dann habe ich irgendwann auf Facebook geklickt, irgendwie. Und dann war die Flagge plötzlich. Also, es ist ja auch die Funktion, die Usability davon ist ganz strange. Ja, das erste Mal war ja diese Rainbow Flag, die ja Facebook wirklich als Funktion angeboten hat. Ja, aber man findet vor allem, das Lustige ist, wenn man dann sagt, hier so ein Overlay erzeugen, findet man erstmal Fußballvereine und dann gibt es eben die Funktion Facebook und die macht dann die Trikolore. Ja. Also das kann ich jederzeit nicht färben. Wusste ich gar nicht. Ja, genau. Es gibt eine Funktion, ich hab's jetzt, weiß jetzt gar nicht mehr, wo es ist, irgendwo bei Profilbild und Aktion oder so. Und dann kommt, ich weiß nicht, ob das jederzeit ist oder ob das vielleicht auch Anlass mäßig ist, und da gab es auch nur 2 oder 3 Fußballvereine, also, oder vielleicht habe ich das jetzt auch falsch in Erinnerung, aber es war auch ganz komisch, bis ich das überhaupt gefunden hatte, weil ja, wie auch immer, aber also ich meine, ich hatte einerseits auch das Problem, dass ich dann sage, hätte ich mir jetzt eine Deutschlandflagge da ins Gesicht gemacht oder nicht, und eher nicht, also jetzt generell, ja, so für irgendwas, ja, auch für die Fußballweltmeisterschaft. Mein Auto fährt flaggenfrei. Ja. Und da habe ich überlegt, was bringt es jetzt, wenn ich jetzt eine französische Flagge dann mache? Ich fand auch schon diesen, es gab ja auch diese Diskussion um dieses Wir beten, also bete für Paris, jetzt heißt es ja irgendwie anders, ne? Das hat sich ja dann, wurde dann auch schon kritisiert. Da habe ich ausnahmsweise sogar mal mit meiner Frau, also meine Frau hat das dann thematisiert, dass dann Leute gesagt haben, nee, das Beten ist jetzt falsch, weil das war ja alles wegen Religion und so weiter. Dann fand sie das übermäßig aggressiv und ja, wie auch immer. Also sonst diskutieren wir nie über irgendwas, was bei Facebook passiert. Sie ist da auch noch nicht so lange, sie ist da jetzt ein halbes Jahr oder so. Auf jeden Fall das ist aber genau diese Dynamik, die ich ja sage, da musste ich jetzt quasi raus. Also wir reden Kleinigkeiten, die sofort auf das Wertegerüst und einen Wertekampf hervorgezogen werden. Ja. Menschen, die eigentlich Schulter an Schulter stehen. Und das zersetzt ja auf lange Sicht ja auch diese, ich sag mal, pluralistische Gesellschaft. Also eine pluralistische Gesellschaft zeichnet sich dadurch aus, dass verschiedene Wertesysteme friedlich koexistieren können, friedlich zusammenleben können, ohne dass wir uns die Köpfe einhauen. Und diese Dynamik, die jetzt gerade entsteht, ist wirklich ein Wut- und Hassgetriebene oder eine aggressive Zustand, der versucht, dem anderen zu sagen, was er zu tun oder zu lassen hat. Und immer diese Bewertung, das, was du jetzt tust, ist falsch. Und die Dichte und Masse der Menschen, die hier zusammentreten, passiert es immer öfter. Weil immer öfter man sich kreuzt in den eigenen Werteansichten und man verliert dann das Wesentliche eigentlich aus den Augen, das Wesentliche des Zusammenlebens, dass man eben auch Konflikte aushalten muss, führen muss, aber dass das meistens durch ein vernünftiges Gespräch auf Augenhöhe sich relativ schnell auch in Luft wiederum auflösen kann. So, jetzt wäre noch die Frage, die mir die ganze Zeit schon im Kopf oder seit am Anfang, wo du sagst, diese Mechanik von Facebook ist ein Teil des Problems. Die Frage wäre, also das eine, was mir jetzt gerade einfiel, war, naja, Facebook macht doch und das Internet per se, ja, wenn wir uns immer beschweren, im Internet gibt es ganz böse Dinge, Bombenbauanleitungen und Kinderpornos und so, dann kann man immer sagen, naja, das Internet macht sichtbar, was es sowieso gibt. Also das heißt, diese Reaktionen, also ich sage jetzt nicht, wer da mit mir drüber gesprochen hat, aber also von uns ist jetzt 150 Meter Entfernung ist sozusagen eins der Flüchtlingswohnheime hier im Dorf. Wir haben hier jetzt 24 vor 23 Flüchtlinge, weil ein Kind geboren worden ist. Dann sagte eine weibliche Verwandte von mir, also nicht meine Frau, sagte, Mensch, deine Tochter, ja, meine Tochter ist 13 und natürlich läuft die da gelegentlich vorbei, da in der Nähe. Ja, und diese jungen Männer und so weiter. Ja, also da wird natürlich dann auch die Angst nicht auf sich selbst projiziert, sondern dann auch auf jemand anderen. Sag ich, du, die sind nicht ein paar tausend Kilometer, haben ihr Leben riskiert, um jetzt hier Mädels zu vergewaltigen. Ja, also auf denen ruht die Hoffnung ihrer Familie, die werden den Teufel tun und da jetzt irgendwie Mist bauen. Ne? Und so weiter. Und es ist wohl auch so, dass da eben, die sind alle sehr wohlerzogen, die Menschen, die da sind, meistens sind Familien, wie auch immer. Also das eine ist, das Internet macht sichtbar, was Realität ist, also eben diese limbischen Reaktionen auf also eben dieses Angriff- oder Fluchtgeschichte. Ja. Insofern ist es vielleicht schon ein Wert in sich. Die andere Frage, vielleicht können wir die auch nicht lösen, aber noch ein bisschen andiskutieren, ist, wie müsste denn, und nee, andersrum, ich würde nochmal ausholen. Ich habe mal den Spruch geprägt, das Internet interessiert mich nur in dem Maße, als man damit die Welt retten kann. Also übertrieben gesagt. Das heißt, wenn das Internet nicht dazu führt, dass wir in irgendeiner Form mehr Qualität, Reichweite, was auch immer, in eine Diskussion kriegen, ja, und vielleicht Lösungen da rauskriegen, die wir sonst nicht rauskriegen würden, dann brauchen wir es wirklich nicht. Dann reichen irgendwie RTL Daily Talkshows oder sowas als Opium für das Volk, Opium des Volkes. Die Frage wäre jetzt, ist irgendwie denkbar oder wüsstest du einen anderen Kanal? Ich meine, du hast ja gesagt, du podcastest mehr, du bloggst mehr und so weiter. Wie würde denn das Facebook oder der Kanal aussehen oder welche Kriterien müsste der haben, um dieses limbische Aggressionsfluchtchaos zu bremsen, um qualitativ hochwertige Diskussionen zu haben? Ja, also das sprang mir vorher so im Kopf, dass wenn Facebook blöd ist, dann können wir jetzt uns, also ich finde, Kritik ist immer toll, aber wir müssten jetzt sagen, die Lösung geht zumindest in die und die Richtung. Ja. Also was ich glaube ich ganz wichtig finde, ist, dass ich sozusagen keine Patentrezepte in dem Fall tatsächlich anbieten kann und auch gar nicht möchte. Also sprich so dieses, was du jetzt runtergebrochen hast, Facebook ist blöd und deswegen müssen wir da jetzt alle raus. Das will ich überhaupt noch nicht mal vertreten letztendlich, sondern ich ziehe das ja auf mich und meine Erfahrung und meine Rückschlüsse daraus hin. Deswegen kann jemand nur von mir aus. Ja. Für mich war einfach der erste wichtige Schritt aus dieser Dynamik erstmal einen Schritt zurückzugehen, Distanz aufzubauen zu dieser ganzen Emotionalität. Ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt, den jeder für sich gehen kann und wenn er sich irgendwie belastet fühlt, auch ein Stück weit gehen sollte. Und sich vielleicht zurückbesinnen und dieses Podcasten und Bloggen steht für mich eher für einen höheren Abstraktionslevel, eine höhere Reflexionslevel, nämlich diesen Schritt zurückgehen, erstmal all das kurz ausmachen, in sich gehen, nachdenken, durchdenken, zu Ende denken und dann hinschreiben. Ich glaube, das ist sozusagen eher ein psychologischer Mechanismus, den man durchbrechen muss bei sich selber, nämlich die Art zu denken, zu sprechen, zu handeln. Deswegen, ich glaube, dieses Thema Internet rettet die Welt, das war ja bei ganz vielen von uns, die, ich würde dich da ja genauso mit dazu zählen wie mich und alle anderen, die digitale Avantgarde, die ja auch sehr viel gemeinsame Werte geteilt hat und gedacht hat, das Internet führt jetzt dazu, die Welt zu verändern und zu retten. Hat es ja, also hat verändert hat es sie, gerettet? Massiv. Ja, also gerettet weiß man noch nicht. Ja, gerettet wird das Internet als Technologie ganz sicher alleine nicht tun, sondern da kommt es auf jeden einzelnen Benutzer an, wie er dieses Internet nutzt, wozu er es nutzt und so weiter. Weil wir erleben ja jetzt, die digitale Avantgarde wurde immer weiter umscharrt von der Masse, von dem Mainstream, von allen Akteuren und Playern, die es gibt auf der Welt, inklusive Geheimdienste etc. pp., also die Machtstrukturen, die vorher schon vorhanden waren, die wir bekämpfen wollten durch das Internet ein Stück weit oder ausgleichen wollten, die sind ja jetzt alle mit im Spiel und versuchen, dieses Spiel mit zu gestalten wieder und diese alten Strukturen auf die neuen Strukturen zu übertragen. Und deswegen kann das Internet an sich nicht die Welt retten, sondern immer noch Menschen. Also was ich natürlich meinte, ist, das Internet interessiert mich nur als Werkzeug zur Weltrettung und nicht als Ja, also habe ich mal pointiert. Natürlich kann man damit noch andere schöne Sachen machen, ne? Aber ja, also natürlich das Internet durch sein Dasein nicht, aber wenn natürlich das Medium die Massage ist, ja, dann und ist das Internet aus meiner Sicht zumindest besser geeignet als irgendein ein anderes Medium, was wir haben. Ja? Also nochmal Brecht-Radiotheorie und so. Ne? Also wenn wir alle Sender sind, dann haben wir auf jeden Fall oder können wir eine Qualität in die Gespräche bringen, die wir halt in die normalen medialen Gespräche nicht haben und trotzdem da recht ordentliche Reichweiten. Also wir haben praktisch die Reichweite eines Mediums, aber die Nicht-Nachteile eines Massenmediums, ne? Also dass ich eben Many-to-Many habe und nicht One-to-Many. Also insofern denke ich schon, dass die Struktur da eine Rolle spielt, aber natürlich passiert es nicht von allein, ja, sondern man muss was tun. Also anders gesagt, du plädierst für die reflektierteren Formen, also zum Beispiel Hangout zu zweit oder zu dritt oder zu viert. Das hatte ich mir auch irgendwann ausgedacht, dass es das cool sein könnte. Podcast ist natürlich noch kontrollierter, aber dann kann ich alle Äs rausschneiden und oder noch mal ansetzen, was er auch wohl manchmal macht. Genau. Blog ist ja das Gleiche, das ist ja eigentlich ein längerer Text, was bei Facebook ja eher passiert, sind so schnell ausgedrückte Kommentare zu irgendeinem Link, den man findet, wenn man sich überhaupt noch die Mühe macht, das selber zu kommentieren. Und da bleibt es einfach tatsächlich auf der Strecke. Und ich glaube aber, dass wir, wenn wir wirklich Probleme angehen wollen, wir sie sehr vielschichtig angehen wollen, wir sie sehr bedacht und vernünftig angehen wollen und ein Stück weit diese Angstmechanismen überwinden müssen, um auf Augenhöhe zu sprechen. Und da ist einfach Facebook momentan für mich ganz persönlich das falsche Werkzeug oder nicht das Werkzeug, was mir bringt. Und auch da steckt nochmal, wiederhole ich mich gerne, Facebook ist nicht das Internet. Und es ist fatal, Ja, auch Facebook für viele ist es das so. Ja, für viele ist es tatsächlich so, aber das ist fatal letztendlich. Und deswegen glaube ich nach wie vor, dass das Internet ein immens wichtiges Medium ist, um tatsächlich Strukturen aufzubrechen, um Dinge neu zu denken. Dafür ist es alles gut und wichtig. Nur der Mensch muss ein Stück weit in seiner persönlichen Entwicklung, auch dieser technologischen Entwicklung, muss Schritt halten können. Und das passiert momentan nicht. Also das, was Jürgen Habermas mal ganz verkürzt irgendwie gesagt hat, die menschliche Entwicklung kann einfach nicht Schritt halten mit der technologischen Entwicklung. Also wir hinken da massiv hinterher. Und das gilt es wieder zu entdecken und dann erst wieder sozusagen ins Netz einzuspeisen. Heißt es, dass wir die technologische Entwicklung verlangsamen müssen, oder heißt das, dass wir Können wir nicht. können wir nicht, ne? Können wir nicht, weil du immer Also dann müssen wir unsere Entwicklung beschleunigen. ja, Oder wir müssen, ich tue mich immer schwer mit diesem müssen. Ja, wir müssen. wir Ähm, könnten. wir, wir könnten und jeder muss das halt für sich ein Stück weit irgendwie, also wenn Oder wir ertragen die Dissonanz. das müssen wir ja Also sowieso, ich spiele ja auch nicht alles. wir müssen ja Ja, sowieso mit der also. Dissonanz klarkommen. So oder so. Und Ja, die nimmt halt eben. massiv im Moment zu. Und da gibt es einfach Strategien, um mit der klarzukommen. Also eine Strategie ist, wir denken nur noch grau, also sprich multiperspektivisch. Das tendiert oft zum relativistischen, konstruktivistischen. Das andere ist, wir entscheiden uns für eine Position von den beiden, die im Widerspruch stehen und kämpfen dafür, dass diese eine Entscheidung durch ist. Oder wir entziehen uns völlig und steigen aus, Eskapismus und stellen uns gar nicht mehr den Fragen, sondern leben glücklich in Saus und Braus und geben Gas und Also blenden. ich fand zum Beispiel eben ein Statement gestern von Horst Köhler interessant und schade zugleich, ja, weil jemand sagte zu ihm, das war doch eine super Rede, stellen Sie die doch ins Internet. Und dann sagt er, ja, also er sei jetzt aus dem Alter raus, wo er eine Webseite bräuchte und hätte da keinen Bedarf mehr, sich zu profilieren. Ja. Und dachte ich auch, das ist eigentlich schade. Ne? Und jetzt, klar, jetzt gibt das der Sparkasse und die stellt es auf ihre Webseite. Ich habe dann zu meinem Nebenmann gewitzelt, vielleicht doch noch lieber nach Facebook, da sieht es wenigstens jemand. Weil ich würde jetzt nicht auf einer Sparkassenseite eine Horst-Köhler-Rede suchen. Ja, also, Ernst Köhlerkamp, weil es gibt hier einen Autor, der heißt so. Also ich bin nicht total dement. Aber ich glaube gerade gerade solche Leute bräuchten ja eigentlich eine Plattform, wo sie vernünftige Gedanken strukturiert mal sozusagen bereithalten könnten, damit andere ordentlich darüber verfügen können, weil die Rede auf der Sparkassenseite und leider gibt es wohl auch kein Video von der Rede von gestern, aber ich werde heute auch mal rumsuchen, ob es diese Rede vielleicht in der Art schon gibt, dann werde ich die nämlich auch mal posten und verbreiten. Aber ich finde es dann eher schade, dass solche Leute, die was zu sagen haben, dann so aus falscher Bescheidenheit, so meine Karriere ist jetzt durch, dann eben sagen, nee, also das Internet benutze ich dann nicht, ich halte jetzt lieber vor ein paar hundert Leuten einen Vortrag. Statt von ein paar Millionen. Ne? Ja, finde ich aber letztendlich jetzt auch nicht besonders verwerflich, muss ich sagen. Nee, schade, also eher schade. Als verwerflich. Ja, klar, also kommt drauf an, für diejenigen, die da waren, wahrscheinlich nicht, weil dieses Erlebnis, was du ja selber auch gemacht hast, dich ja so beeindruckt hat, dass du es am liebsten ja teilen würdest. Ja, das heißt, aber das kann ich nicht. Klar, aber du kannst ja jetzt zum Beispiel darüber erzählen, wie du es machst. Wir thematisieren das ja gerade. Also, ja, eben, genau. Selbst wenn der volle Wortlaut, der natürlich wünschenswert wäre, um dann weiter, er muss sich ja selber nicht da präsentieren und das Video nicht sein, sondern es geht ja um den Inhalt, über den man sprechen will. Aber ich kann ja schon nachvollziehen, was er da sagt, weil ich glaube, dieses nach außen brüllen oder möglichst viele Menschen damit zu erreichen, das muss letztendlich nicht sein. Es reicht, wenn man vor Ort persönlich Menschen vielleicht auch berührt und die bewegt und das dann sozusagen sich in den Köpfen fortsetzt, dass weiter diskutiert wird über die Thematik, dass einfach nur immer Impulse gesetzt werden und vielleicht nicht der große Lösungsentwurf immer hin muss und alle folgen und liken und machen und tun, sondern dass man das auch einfach mal wirken lässt, dass man das weiterträgt, spricht und so weiter. Also ich denke, er wird da sehr viel im Hintergrund aktiv sein, nach wie vor. Ja, er sagt dann auch, also er schickt die Redetexte dann durchaus an Leute, die es betrifft und wo er davon ausgeht, dass es interessiert, was er so denkt. Ja, also und also ich verstehe deinen Ansatz, ja, also ich bin auch ein Fan von Face-to-Face, ja, also und ich habe da auch inzwischen keine Probleme mehr in der Zeit, nicht aufs Handy zu gucken. Ja. Also, dass manche Events, auf denen ich bin, eher unterdokumentiert sind als überdokumentiert, weil ich immer sage, wenn ich Gesichter habe, brauche ich keine Screen. Es hat mich sehr gefreut. Wir haben lockere anderthalb Stunden hingekriegt. In letzter Zeit wird es fast immer so lang, aber ja, manchmal wird es auch kürzer. Ich würde mich freuen, wenn wir das wieder mal machen. Also entweder, wenn du ein Thema hast, wo du sagst, das wäre hübsch, oder wenn ich doch mal irgendwo von dir einen Post sehe, ich werde jetzt natürlich gleich nochmal auf deinen Blog gehen und gucken, ob ich das auch abonniert habe, aber ich meine, ich habe. Und den Podcast kriege ich sowieso, aber leider habe ich noch zu viele Podcasts subskribiert. Das heißt, ich muss, glaube ich, mal so ein Dutzend rausschmeißen, damit die ich wirklich hören will, auch weil den neuen, das habe ich noch gar nicht mitgekriegt, über Traumatisierung. Mein letztes ist eure Bühnenshow. Das ist das, was ich als letztes gehört habe. Und also freue mich, wenn wir wieder mal reden. Und hat mir sehr Spaß gemacht. Wenn du noch Last Words hast, dann ja, gerne. Mir hat es auch unheimlich viel Spaß gemacht und es hat mir gezeigt, dass eigentlich genau die Richtung ist, in die ich gehen möchte. Also solche Dinge zu machen, mit Menschen direkter zu sprechen, länger darüber nachzudenken. Und man merkt ja auch, die Themen sind so komplex, die kannst du nicht in einem kurzen Post, die kannst du aber auch nicht im anderthalb Stunden Gespräch lösen. Ja. Ich habe es auch nur angerissen, vieles auch nur angerissen. Wir werden gucken, dass wir das eine von dem Gerald Hüther, ja, Hüther, ne? Mhm. Das Video verlinken in den Kommentaren zum oder im Rundown vom Video auf YouTube, dann suchen wir das Link raus. Ja, vielen Dank. Und auch wenn Patrick es total doof findet, aber wenn ihr liken wollt oder kommentieren oder sharen. Nein, ich finde Patrick nicht doof. dann solltet ihr das natürlich tun und im Zweifelsfall abonnieren und Daumen nach oben und weiß der Geier, was alles ihr machen könnt. Da freuen sich Patrick und ich trotzdem. Genau. Sogar wenn ich es auf Facebook mache. Macht doch auf jeden Fall. Okay, genau. Patrick, ich weiß nicht, wie du am Wochenende mit dem Arbeiten hältst. Ich werde, glaube ich, ein bisschen was machen müssen. Ich wünsche dir trotzdem ein schönes Wochenende. Bitte? Es ist ja auch noch nicht ganz Wochenende. Ist noch nicht ganz, wir müssen noch ein bisschen. Aber jetzt, nachdem wir uns so schön Freitagvormittag gemacht haben, müssen wir schon wenigstens nicht mehr so lang. Gut. Okay. Alles klar, heute Abend ist bei uns Spieleabend, richtig mit Brettspiel und so. Das ist ideal. Gut, also dann, tschüss. Danke dir, tschüssi. So.